hier ist es noch einmal schön abgebildet. Also beim Johanniskraut ist es so, dass die Blüten so aussehen wie kleine Kronen oder wie Sonnen. Und da sind so ganz lange kleine Dinger dran, wo oben drauf die Pollen drauf sind. Und das ist ein ziemlich gerader Stiel, wo symmetrisch die kleineren Stiele dann rechts und links abgehen. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass die Blüten an kleine Sonnen erinnern. Die Pflanze, die gern an den längsten Tagen im Jahr blüht, so Mitte, Ende Juni, kann das Licht der Sonne speichern. Später gibt sie diese glücklich machende Kraft an die Menschen weiter. Kein Wunder, dass Theo, Emma, Clemens und die anderen sofort wissen wollen, welche Pflanze im Schulgarten die richtige ist. Ich zeig's mal. Ja, es ist natürlich verblüht. Es ist jetzt ganz trocken natürlich, aber es gibt noch ein paar grüne Blättchen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die mal abzupfen und gegens Licht halten. Ich habe auch zwei Lupen dabei. Dann kann man es vielleicht noch besser sehen. Aber eigentlich sollte man es ohne Lupe erkennen. Darf ich mal die Lupe? Da sind so kleine Luftlöcher drin, denkt man. Die Blätter umschließen winzig kleine Ölbläschen. Daran erkennt man das echte Johanniskraut. Das, was wir als Heilmittel verwenden, das hat nämlich viele Schwestern, die nicht so heilkräftig sind. Drum ist es gut, wenn man diesen Trick kennt, dann kann man immer schauen und sich sicher sein, es ist das richtige Johanniskraut. Doch die wahre Heilkraft sitzt in den Blüten. Wenn man die zerquetscht, wenn die frisch sind, weiß jemand, was dann passiert? Nein. Nein, tatsächlich nicht? Dann passiert so ein kleiner Zaubertrick, dann hat man plötzlich ganz knallrote Finger. Das sieht wirklich aus wie Blut. Es gibt viele Legenden davon, dass es entweder das Blut von Johannes dem Täufer sein soll. Erst eine Person aus der Bibel. Der soll nämlich am Johannistag geköpft worden sein. Und nach der Einsage ist sein Blut auf den Boden getropft. Und an dieser Stelle ist das Johanniskraut gewachsen mit dem Blut von ihm innen drin. Und die Geschichte, die ich schöner finde, wo er gerettet wird, ist, da haben seine Verfolger Johanniskraut an seine Tür genagelt, um zu erkennen, wo er ist. Und über Nacht ist das Johanniskraut erblüht. Und dann haben sie es nicht wiedererkannt, weil vorher war es nur grün und über Nacht war es gelb und so ist er gerettet worden. Aber wenn das wahr wäre, wäre es richtig cool. Ich nicht. Genau, du zerdrückst, dann hast du Blut in der Hand. Toll. Also heute wissen wir, dass es kein Blut ist, sondern ein Stoff, der Hyperizin heißt. Und guck mal, hier ist ein Foto, wo man das ganz schön sieht. Hier ist die wunderschöne gelbe Blüte, die aussieht wie eine kleine Sonne. Wenn man die zerquetscht oder auch die Knospe, da ist besonders viel roter Farbstoff drin, hat man knallrote Finger. Das ist ein Heilkraut. Genau. Und warum? Weil das Johanniskraut die bösen Träume und die Traurigkeit vertreibt. Sofort planen die Kinder ihre Johanniskrautplantage. Der fängt die bösen Träume, aber die lieben nicht. Tatsächlich vertreibt diese Pflanze Ängste und Traurigkeit. Also man macht einen Tee da draus. Und dann muss man ein bisschen Geduld haben. Es ist nicht so, wenn man traurig ist oder unruhig ist und nicht gut schlafen kann, dass man dann eine Tasse trinkt, dann ist gut. Man muss schon Geduld haben und muss schon 4 oder 6 Wochen so einen Tee jeden Tag, 3 Tassen trinken. Aber dann hilft es richtig gut. Doch die Pflanze kann man auch zu Öl verarbeiten. Und das kann man dann bei Wunden und Verletzungen äußerlich verwenden oder auch einfach als Salatöl. Und das habe ich euch auch mitgebracht. Sieht nämlich ganz hübsch aus. Rubinrot ist das. Diese tiefrote Flüssigkeit hat Melanie froh in ein Schraubglas gefüllt. Das ist Olivenöl, verrät die Biologin. Und die Johanniskrautblüten sind darin eingelegt. Und die standen dann in der Sonne, 6 Wochen mindestens, vielleicht auch ein bisschen länger. Und dann wird das so rot. Und das haben die Menschen schon früher gemacht, das nannten die immer Rotöl. Oder einfach über die Sommerferien stehen lassen. Dann ist das Rotöl pünktlich zum Schulbeginn fertig. Das Einzige, was man noch wissen sollte, wenn man jetzt ganz viel davon trinkt oder sich auch damit einreibt, es macht eben Sonnen- und Lichtempfindlich. Man sollte dann nicht sich stundenlang extremer Sonne aussetzen.